Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Und ja, wir nähern uns dem Ende des Jahres. Ach was, ne? Lass mal das nicht wüsste. Und deswegen ist das jetzt hier auch schon die Wochensicht Nummer, ja, was weiß ich, ja, irgendeine Woche am Ende des Jahres, ich glaube 50 haben wir. Ist das schlimm? Nein, ist ja nicht ganz so wichtig. Ja. Auf jeden Fall haben wir heute den 19.12. Ja. Und irgendwie, ich habe heute irgendwie so den Schelm im Nacken. Ja. Ich habe irgendwie Lust, irgendwas anderes zu machen. Aber letztendlich wird es immer sein wie bei den vorhergehenden Sendungen auch. Ich werde mich aufregen über Themen und freuen über ein paar Themen und das war's. Es ist übrigens die Wochensicht Nummer 51, also Woche 51, 2011. Ja. Genau. Was mich die Woche besonders aufgeregt hat, schon am Anfang der Woche kamen ein paar Sachen auf wegen der Musikindustrie. Die blamiert sich natürlich weiter, ja, indem sie Internetsperren verlangt. Jetzt könnte man darüber lachen, aber die Betroffenen, die lachen dann natürlich nicht mehr, weil so eine Industrie außer Rand und Band ist gefährlich. Nicht nur für die einzelnen Leute, sondern für die Freiheit und die freie Meinungsäußerung an sich. Auch künstlerische Freiheit ist da in Gefahr. Und ganz interessant ist, dass auch der Napster-Chef für Internetsperren arbeitet. So hat Heise Online beispielsweise getitelt. Natürlich ohne das explizit zu erwähnen, dass der Chef von Napster auch nicht mehr der Chef von Napster ist, der er einmal war. Also als Napster noch, ja, von der Musikindustrie verklagt wurde. Denn hier bauen die ein lukratives Geschäft auf. Natürlich auch sehr schön verdongelt, ja, mit DRM-Kram und so weiter. Ist ja klar, dass dann hier da drauf gedrängt wird, alles, sagen wir mal, kaputt zu machen, was auch nur im Entferntesten dem eigenen Reichtum gefährlich werden könnte. Also ist schon ziemlich, ja, zu durchschauen, ist ziemlich gläsern das Ganze. Also gut, es ging hier um einen Appell, der von der Medienbranche jetzt, ja, sagen wir mal, hinausgetönt wurde gegen illegale Downloads, ja, was immer das auch ist. Ja. Grundsätzlich ist alles illegal, was die Musikindustrie sagt, es ist illegal, so. Ja. Als ob es Gesetze nicht gäbe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Problem für die Schaffenden, für die Künstler. Ich habe schon so oft gesagt, ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr selbst hören. Ja. Das ist doch alles Mist. Das sind doch bloß ein paar Idioten, die einfach abzocken wollen, ja, Kohle abzocken wollen. Und deswegen sich einen feuchten Kehricht um Internetfreiheit, um Meinungsfreiheit, um künstlerische Freiheit. Wenn es diese Zecken früher schon gegeben hätte, dann hätten wir heute wahrscheinlich überhaupt nichts an, sagen wir mal, Entwicklung in Kunst und Musik. Ja, überhaupt nichts. Die Musik ist nur noch eine lächerliche Form, Geld zu verdienen. Das war so nie gedacht, sorry, das war so nie gedacht. Wer Geld verdienen will, soll sich einen gescheiten Job suchen, sorry. Ja, dass ich das mal knallhart so sag. Ja. Ich reg mich hier total wieder auf. Aber egal, das geht in diesen Dinosauriern ihren Köpfe halt nicht mehr rein. So Leute wie ich können das auch nicht vernünftig darlegen, ganz klar, weil sobald Emotionen da mitspielen, dann bringt das natürlich nichts mehr. Andere können es zum Glück besser als ich und die tun das auch und solche Leute sollte man unterstützen. Ich werde darüber vielleicht am Ende der Sendung noch was sagen, da haben wir nämlich noch ein aktuelles Thema, auch wegen dieser lächerlichen Musikindustrie. Also irgendwann wird sich die Musikindustrie durchsetzen und selbst das Hören von den eigenen Liedern, die sie eigens wirklich selbst anbieten, wird illegal sein. Ja. Also, naja, egal. Also, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, aber nicht mehr hier im Podcast. Ich ich kann es eben wirklich gesagt nicht mehr hören, aber ich wollte es trotzdem nochmal sagen, denn es ist 5 vor 12 und da muss was getan werden. Und das wird auch deutlich an einem Beispiel aus den USA. Doch ich komme dazu später. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen abregen. Das kennt ihr ja schon, wenn ihr öfters zuhört. Und kommen wir aber zu was anderem. Timeline bei Facebook ist jetzt verfügbar, auch in Deutschland. Ja, das stimmt. Man kann es tatsächlich schon freischalten lassen. Hallo Google, habt ihr es gehört? Ja, also Facebook schaltet sogar manche Sachen frei weltweit. Oder sagen wir mal in den größten ja, Ballungszentren der Welt. Ja, wird es dann eben relativ schnell sowas wird dann eben relativ schnell sowas freigeschaltet, ganz im Gegensatz zu den meisten Google-Diensten, die eben erstmal Ewigkeiten in den USA kommen. Da habe ich mich letzte Woche darüber aufgeregt. Aber bei Timeline, da brauche ich mich nicht drüber aufzuregen. Warum? Ich finde nämlich das Ganze gar nicht so schlimm. Und da merkt ihr wieder die Diskrepanzen. Jeder schimpft ja auf Facebook und die Timeline. Ja. Ich finde es eigentlich, die sieht ganz gut aus. Ja, also, ich weiß zwar nicht, ob das jetzt unbedingt die Leute anspricht, die die ganze Zeit Facebook genutzt haben. Aber ich sag mal, wenn ich mir das so angucke, ist es eine fast schon eine Blogging-Plattform, inklusive Status-Updates. Und das ist, ehrlich gesagt, ja, eigentlich fast genau das, was ich will. Dennoch mag ich Facebook nicht besonders und wird deswegen nicht, wird überhaupt nichts auf Facebook verlagern. Im Gegenteil, ich werde alles verstärkt auf Google Plus legen. Und natürlich nach wie vor auf meine eigenen Blogs, das ist ja ganz klar, weil ich sage immer noch, das eigene Blog ist mein Schloss, ja. My Blog ist my Castle und der Rest, das sind nur Wege, die zu meinem Schloss führen. Ja, und wird auch nie was anderes sein. Oh, und ich hoffe, dass das auch die Leute bei Google Plus erkennen und jetzt endlich eine Aggregation einführt, also ein automatisches Einsammeln von Feeds. Bei Blogger.com wurde ja schon was geändert, dass man automatisch nach dem Publizieren eines Artikels, dass da automatisch eine Box aufgeht, bei dem man dann quasi mit ein paar Mausklicks das Thema auch automatisch übermitteln kann an Google Plus. Allerdings betrifft das eben nicht, wenn man das zum Beispiel per Mail einreicht oder per mobilen Blog-Client, ja, dann geht das alles nicht. Und deswegen möchte ich gerne eine automatische RSS-Feed-Einspeisung von oder bei Google Plus haben. Ansonsten wird Google Plus immer nur, ja, zweite Geige spielen, das ist ganz klar. Gut, Timeline bei Facebook sieht jetzt schön aus wie ein Blog. Man kann auch den Header oben sehr schön gestalten. Ich habe es für mein Profil schon mal in dem Vorschau-Modus angeguckt. Das kann jeder machen und kann dann sehen, wenn es einem gefällt, dann wird das nach einem bestimmten Anzahl von Tagen wird es dann automatisch aktiviert. Ansonsten kann man das ablehnen und es wird noch nicht aktiviert, aber sind wir ehrlich, Timeline wird kommen, Timeline wird bei Facebook zum Standard werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Schön, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir zwingen den Benutzer nicht von Anfang an. Auch Google macht ja diese Taktik mittlerweile öfters, das heißt, die bieten Features an, zum Beispiel Designänderungen, die man freiwillig auswählen kann, machen aber klar, dass das in Zukunft das neue Design sein werden, das alte irgendwann dann nicht mehr verfügbar ist. Aber sie geben zumindest in der Übergangszeit hier die Möglichkeit, zum alten Design zurückzuwechseln, damit sich die Leute eben mal auch ein bisschen dran gewöhnen können. Ich glaube, das ist nämlich alles, das ist nämlich das große Problem, Gewöhnung an etwas. Ja. Wer Timeline gewöhnt ist oder wer sich da schnell dran gewöhnen kann, das ist dann. Dann wird er das sicherlich ganz gut finden. Timeline ist ziemlich übersichtlich und diese ganzen Schreckensfunktionen, dass man so lang zurückgucken kann. Also erstens ist natürlich so, das, was man reinstellt bei Facebook. Also ich finde, das sollte auch ja, zeitlich unbegrenzt verfügbar sein. Wenn nicht, kann man unter Umständen den Artikel auch wieder löschen. Ja. Nur ich finde es andersrum, finde ich schade, wenn man etwas irgendwo veröffentlicht, ja, sei es jetzt in einem gewissen Kreis, haha, Circles, ne? Nee, in einem gewissen Bekanntenkreis, ja, oder auch öffentlich, also ganz öffentlich, ja. Wenn man etwas irgendwo reinstellt, dann will man ja auch haben, dass es verfügbar ist. Wie traurig wäre das denn, wenn man alles, was man macht, auf einmal weg wäre? Nee, ja, das wäre wirklich traurig, dann würde ich gar nichts mehr machen, weil es hätte dann eh keinen Sinn, ja, finde ich. Was ich mache, soll Bestand haben. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Und ansonsten würde ich es auch nicht machen. Und das sollte man vielleicht überlegen auch bei allem, was man tut, generell, nicht nur online. Ja. Aber dennoch, ich finde auch jetzt, sagen wir mal, die Handhabung mit den Bildern, ja, Videos und so weiter und das ganze Design, das ganze Aussehen, finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, dass Facebook zumindest bei neuen Benutzern doch dann mehr Anklang finden wird. Wie gesagt, bei denjenigen, die Facebook schon gewohnt sind, wird das sicherlich ein bisschen Stirnrunzeln verursachen, weil es dann doch weit weggeht von dem, was Facebook einmal war. Aber ich denke, die Richtung stimmt bei Facebook. Die stimmt. Ja. Also die Panikreaktionen gegenüber Google Plus wurden da auf jeden Fall nicht ganz so negativ umgesetzt, sondern da wird offenbar auch was Konstruktives draus gemacht. Ja. Google Plus, das ist der Konkurrent, der eigentlich dieses ganze Redesign bei Facebook mit zu verantworten hat, wenn man so will. Ja. Schließlich war die Veröffentlichung von Google Plus sowas wie ein Alarmsignal, das Facebook geweckt hat und das Ganze angestoßen hat. Auch wenn ich sicher bin, dass Facebook da schon ein bisschen länger geplant hat, aber immer noch keine Notwendigkeit gesehen hat, das zu machen. Google Plus hat es dann eben herausgebracht. Und Google Plus kriegt momentan also eine Neuerung nach der anderen. Google Plus hat da kein ja, ruht sich praktisch nicht auf den Lorbeeren aus. Ja, und Google Plus hat sehr, sehr, sehr viel Lorbeeren, ja, geerntet. Nicht von der Presse, aber von den Benutzern. Von den vielen Leuten, die das nutzen, gibt es sehr große positive Response. Bei den bekannten Medien und Blogs, da ist wohl nicht genug Kohle geflossen oder die schreiben negativ, weil sie Google sowieso hassen. Ja. Oder vielleicht, weil man damit nicht so viel Kohle im Moment verdienen kann, wie vielleicht mit Facebook oder Twitter. Da kann man vielleicht noch im Moment noch ein bisschen mehr Kohle verdienen. Und so, wenn man keine Kohle verdienen kann, dann, ach, dann ist ja eh interessant, ne? Ja, gut. Haben wir ja schon am Anfang gehabt mit der Musikindustrie. Da schmeiße ich diese Promi-Blogger in ein Boot mit denen. Wer nur bloggt, um Kohle zu verdienen, dem kann ich sagen, hört bitte auf. Eure Artikel sind Mist, ganz einfach. So, dann geht's weiter. Upgrades bei Google Plus, was Hangouts betrifft. Jetzt kann man unter jedem Posting kann man unten Hangout anklicken und kann dann eben ein Hangout zu diesem Posting starten. Ganz interessant. Das wird sicherlich dazu führen, dass Hangout viel, viel stärker benutzt wird. Gleichzeitig habe ich ein Problem entdeckt, übrigens bei Hangouts. Ich weiß nicht, ich muss da noch genauer reingucken, ob das jetzt mit meiner Kamera im Prinzip zu tun hat. Ich habe zwei Kameras dran. Und also entweder ist es so, dass wenn man diese zweite Kamera anschließt, dass das Google-Plugin damit nicht ganz zurechtkommt und man auch die andere Kamera nicht mehr korrekt ansprechen kann. Oder es ist tatsächlich so, dass in dem Plugin für Linux neueren Datums da irgendwie ein Fehler drin ist, dass die Kamera nicht mehr funktioniert. Ich bin bei aller Liebe noch nicht dazu gekommen, das ganz auszuprobieren, weil ja, also es ist momentan so viele Sachen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag mit meinem Android-Handy spielen. Das hat nämlich jetzt Ice Cream Sandwich bekommen, das Nexus S. Und ja, da könnte ich sowieso hier den ganzen Tag daran rumtüfteln. Ja. Aber Google Plus, auch da, weil wir jetzt gerade bei Android sind, bietet diese neue Android-App einiges. Und es wird auch kommen, dass man mit dem Google Plus Messenger ebenfalls Video-Audio machen kann. Und das bringt dann natürlich die Google Plus Applikation wieder in eine ganz andere Liga, nämlich man kann es jetzt quasi für Videotelefonie benutzen. Ja. Und das ist auch wieder eine schöne Sache. Eigentlich, wir reden da so locker flockig mal darüber hinweg, wenn man mal überlegt, was das heißt, was das für Auswirkungen hat im Prinzip, dann ist das schon ziemlich bemerkenswert, dass das so einfach mal so nachgereicht. Finde ich toll. Danke, Google. Ja, also da geht's mal wieder. Ich selbst habe bis dato jetzt noch nicht, zumindest an der Gingerbread, noch nicht die Möglichkeit gefunden, einen Hangout zu starten oder Video-Audio-Telefonie zu starten vom Handy aus. Ja. Und ja, die Zeit fehlt mir momentan gewaltig, um hier auch zu schauen, ob das unter Ice Cream Sandwich sich geändert hat. Nun, ich kann jetzt so auf die Schnelle kann ich jetzt mal nichts entdecken, ja, dass das hier möglich wäre. Was interessant ist bei der Ice Cream Sandwich-Version, aber jetzt sind wir wieder bei Ice Cream Sandwich, ist, dass da eher noch eine Funktion weg fiel, ja, statt hinzukam. Naja, okay, also wie gesagt, das muss ich dann an anderer Stelle mal genauer vertiefen. Wer übrigens sich für Ice Cream Sandwich und das Nexus S darunter interessiert, der könnte vielleicht im Uncast zuhören. Ab 18 Uhr fängt der an. Gut, dann weiter geht's. Da hat hier in diesem Infoposting wurde noch gesagt, wie viele Leute schon hier Hangout benutzt haben. Zum Beispiel ja, The Black Eyed Peas, der Dalai Lama und The Muppets. Die Muppets benutzen Hangout. Super. Ich wollte doch schon immer mal mit Kermit reden, ne? Naja. Und es wird auch Neuigkeiten geben in Zukunft. Noch vor dem neuen Jahr soll es übrigens ganz, ganz neue Funktionen geben. Zum Beispiel ist es dann möglich, dass man bei den Pages, ja, bei den Google Plus Pages, mehr als ein Admin hat. Das heißt, bis zu 50 Admins, um genau zu sein. Ja, das kann man damit dann erreichen. Und das ist ja ein großes Manko gewesen bisher bei den Google Plus Pages, also sozusagen die Firmenausgaben der Google Plus Accounts. Ja. Denn da war es halt so, dass nur ein einziger Zugriff hatte auf dieses, auf diesen, ja, auf diese Page, und nur derjenige konnte eben Artikel veröffentlichen. Das ändert sich jetzt, bis zu 50 Leute können jetzt da mit einsteigen, und erst jetzt ist dann eine richtige, sage ich mal, Firmenwebpage oder nein, Webpage ist zu hoch gegriffen, eine richtige Firmenseite auf Google Plus möglich, wie ich finde. Vorher war das mehr oder minder noch, ja, ich weiß nicht, so theoretisch zumindest, ja. Auch neue Notifications gibt es, also die Benachrichtigungen oben in der Leiste werden anders, werden ein kleines Redesign erfahren. Auch das war durchaus auch gewollt von vielen Benutzern. Ja, da gab es doch noch ein paar Kleinigkeiten, wo man das hat können verbessern. Und offenbar hat Google das dann tatsächlich auch getan. Ja. Ich habe hier die Links, die Artikel da verlinkt dazu. Da könnt ihr mal durchschauen. Es sind jede Menge Veränderungen aufgetreten. Und ja, also hier das jetzt im Einzelnen durchzugehen, ist vielleicht nicht so spannend, ja, aber es wird auch Unterschiede geben mit dem Google Plus Fotos. Ja, da wird es auch noch eine Überarbeitung geben. Da gibt es auch ein Video dazu auf dieser Seite, die ich verlinkt habe. Und ja, so ein paar kleine optische Veränderungen wird es auch geben. Cool, ne? Also das ist doch eine schöne Geschichte. Google Plus wird sich da also nicht einfach ausruhen, sondern macht tatsächlich schön weiter. Wunderbar, so soll das sein. Dann was habt ihr bestimmt schon gehört? SOPA. Ja. Stop Online Piracy Act. In den USA haben wir schon als tot erklärt, für tot erklärt. Ja, auch ich, in, vor, ich glaube, vor zwei oder drei Podcasts, habe die frohe Botschaft verkündet. Ja, Sopa ist erstmal vom Tisch. Und das erste Mal ging aber relativ schnell. Ist ja kein Wunder, wenn Musikindustrie und Filmindustrie und so dann eben dahinter stehen. Ja, komischerweise auch manch große Content-Blogger, ja, angeblich soll Robert Scoble, ich habe das allerdings noch nicht verifiziert, soll Robert Scoble sogar für Super sein. Eine Schande wäre das in der Tat, denn Super ist das Schreckgespenst des Internets, sozusagen das Mittel, das die Musikindustrie gerne hätte, um alles zu verhindern, was sie möchte. Aber das ist nicht nur auf die Musikindustrie beschränkt. Nein, das kann auch ganz andere Ausmaße annehmen. Und hier ist dringend angeraten, sich über Super informieren. Nur, ich sag's gleich, außerhalb von den USA kann man da wohl nicht sehr viel machen dagegen. Die Leute in den USA sollten dringend ihre Kongressabgeordneten anrufen und denen ins Gewissen reden, damit eben dieses verhindert wird hier. Dieses Super. Ansonsten, dem restlichen Internet bleibt nur ein Protest übrig, der allerdings ja wohl auf taube Ohren stoßen wird. Im Gegenteil, möglicherweise wird das sogar noch umgedreht, zu sagen, seht ihr, gegen diese Hetze müssen wir ja Amerika schützen und deswegen brauchen wir Sopa. Ja, so wird einem immer das Wort im Mund herumgedreht. Jetzt nochmal ganz kurz dazu, weil wir gerade wieder bei der Musikindustrie gelandet sind. UMG missbraucht laut YouTube das Copyright-System und schaltet ein Video auf eigene Faust wieder frei, das mit dem automatischen System gesperrt wurde. Und zwar gibt es bei YouTube so ein sogenanntes automatisches System, wenn dann dieses System dem Anbieter beziehungsweise diesen Content-Gruppen, ja, hätte ich schon wieder fast einen Kraftausdruck benutzt, das meldet, dass hier möglicherweise, ja, möglicherweise ein Copyright-Verstoß vorliegt, dann schalten in aller Regel oder sperren in aller Regel die Musikfirmen das entsprechende oder den entsprechenden Eintrag, das entsprechende Video sofort. Und warten dann eben ab, ob dagegen Einspruch eingelegt wird. Es ging unter anderem auch um eine News-Sendung, die stillgelegt wurde, sagen wir mal, oder eine Folge abgeschafft wurde. ich kann es nicht so richtig beschreiben, ja. Weil mir einfach die Worte fehlen für das, was da wirklich passiert ist. Es gibt in den USA eine Fair-Use-Regelung. Ich glaube, das gibt es auch bei uns. Wenn man pressemäßig über etwas berichtet, ja, dann darf man Auszüge aus demjenigen oder über das, was man berichtet, darf man verwenden. Ja. Das ist allgemein gang und gäbe. Sonst könnte man fast keine Berichterstattung über etwas, zum Beispiel über einen Artikel oder über ein Vorgehen oder über ein, sagen wir mal, über einen Song oder ähnliches machen. Ja. Es ging dabei um ein Video, das Stars, bekannte Stars, gemacht haben für Mega Upload. Das ist eigentlich als Werbevideo gedacht. Mega Upload ist unter Beschuss von der Musikindustrie und viele Musiker veröffentlichen aber legal Sachen auf Mega Upload für die Fans zum Download. Und deswegen haben sich da einige bereit erklärt, einige Stars, dass eben die Sachen, ja, also die Sachen existieren dürfen bei Mega Upload. Und unter anderem waren da zum Beispiel bei Kanye West, Mary J. Blige, Will I Am und also von den Black Eyed Peas und so weiter und so weiter. Und diesen Fans dieses File-Hosts, das Mega Upload, ja. Und da wurde eben ein Video gemacht und dieses Video wurde von der UMG über dieses System gesperrt. Diese News-Sendung hat darüber berichtet und wurde auch gesperrt von dieser Universal Music Group. Wegen diesem Mega-Upload-Video, Da wurde also jetzt von Mega Upload quasi Einspruch dagegen eingelegt bei Google. Google bzw. YouTube fand das überhaupt nicht nett. Trotz der Erklärung von UMG, dass sie halt ihre Rechte schützen würden, hat YouTube hier sich zum Glück auf die Seite des Publishers gestellt, denn der hat alle Rechte von diesen Stars und auch an diesem Video. Und es ist unglaublich, dass die UMG überhaupt erlaubt, fähig ist, dieses Video sperren zu können. Das ist unfassbar. Ja? Da ist überhaupt niemand mehr involviert. Also da gibt es keine Gerichte, da muss keine Anzeige erstattet werden. Die können das einfach wegschalten. Fertig. Einfach so. Und genau das tun die Firmen. Beispielsweise bei der News-Sendung ist das natürlich fatal. Keiner will mehr eine News-Sendung sehen, wenn die 10 Tage nach dieser 10-Tage-Frist, ja, dann wieder erscheint. Das interessiert dann keiner mehr, wenn das eine Daily News ist. Und hier wird halt auch probiert, diesen Werbeeffekt, ja, was Mega Upload da machen wollte, zu unterminieren, indem sie das Video einfach sperren. Hier ist es natürlich genau, sagen wir mal, in das Gegenteil umgeschlagen. Keiner hätte sich für das Mega-Upload-Video großartig interessiert, ja, wenn die Musikindustrie das nicht gesperrt hätte. Sagen wir so, ich würde es wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt. Aber dennoch ist es natürlich so, das ist ein unglaublicher Vorgang. Und das sieht auch YouTube so, ja, und wirft eben jetzt Universal Music vor, dieses Copyright-Sperrsystem zu missbrauchen und hat umgehend, also vor Ablauf dieser Frist sogar umgehend, das Video wieder freigeschaltet. Das ist auch verfügbar. Ja. Könnt ihr euch durchklicken. Ja. Link ist da auch vorhanden. Ich habe es auch in meinem Google Plus Stream nochmal gepostet. Ja. Und jetzt wird also von der Universal Music Group eine Gerichtseingabe gemacht oder wurde gemacht. Und jetzt wird halt das Ganze ja, geprüft, und dann wollen wir mal sehen, ob und wann und wie das Video dann online ist. Man selbst sieht eigentlich kein Problem damit, weil die Stars haben alle eingewilligt. Mega Upload hat alle Rechte für dieses Video. Aber gut, Universal Music Group, die möchten da wohl eine Atmosphäre der Angst schaffen, ja. Und ich kann nur davor warnen, also die Leute davor warnen, sich hier einschüchtern zu lassen. Leute, veröffentlicht die Sachen, wenn ihr die Rechte daran habt. Veröffentlicht Dinge, wenn ihr der Meinung seid, das ist legal und fertig. Ja. Lasst euch eure Rechte nicht nehmen. Wenn die Musikindustrie sagt, das ist illegal, dann heißt es noch lange nicht, dass das stimmt. Ja. Nur der Gesetzgeber, nur die Gerichte dürfen sagen, ja, das ist illegal oder nein, das ist nicht illegal. Aber eine Musikfirma, ja, die darf überhaupt nichts im Prinzip. Außer, es ist so ein System wie in den USA, bei YouTube und auch bei anderen Content-Plattformen, die einem quasi einen Freibrief gibt. Die dürfen erstmal alles machen, was sie wollen, ja, und dann muss geschaut werden, dass das Video wieder zurückkommt. Unglaublich, vielleicht sollte hier auch hingearbeitet werden, dass das geändert wird, dass zum Beispiel erst dann etwas von so einer Firma unternommen werden darf, wenn es gerichtlich bestätigt ist. Ja. Das wäre fair. Ansonsten haben die kleinen Leute keinerlei Chance mehr, sich dagegen zu wehren. Wie soll das gehen? Selbst Leo Laporte, sagen wir, der Netzwerkchef, zudem auch diese Daily News Show da gehört, ja. Er sagt, okay, er wird dagegen vorgehen, er wird auf jeden Fall dagegen klagen, sei es auch mit seinem privaten Vermögen, was er wohl auch dann tun muss. Das ist sehr, sehr viel Geld, was da reingesteckt werden muss, und das sieht man auch im Normalfall nicht wieder, egal ob man gewinnt oder nicht. Somit heißt es im Prinzip, wer nicht viel auf der Kante hat, ja, der kann nichts mehr veröffentlichen. Das ist Zensur pur, und ich muss ganz klar sagen, das hat schon einen sehr, sehr traurigen Punkt erreicht, und deswegen gibt es eigentlich nur eins: Widerstand gegen die Musikindustrie, Widerstand gegen dieses Content-System, Widerstand gegen die versuchte Zensur von Kunst, von Meinungsäußerung. So geht das nicht, wenn wir jetzt nicht langsam aufwachen, liebe Leute, dann dürfen wir bald nur noch bestimmte Melodien pupsen, ja, die eben ja nicht irgendwie ein Lied beinhalten. Ja. Also ja, nicht ein aktueller Charttitel furzen, sonst werdet ihr von der Toilette runter geholt. Ja, also es ist schon ziemlich seltsam, was da abgeht, und zum Glück haben es einige bekannte Stars auch jetzt kapiert und machen dagegen Front, und das reicht aber bei weitem noch nicht. Also von Zurücklehnen ist da noch überhaupt nicht die Spur. Es fängt erst an, der Krieg, sag ich mal, den die Musikindustrie hier ausgerufen hat gegenüber Freiheit und Kultur. Das ist nicht nur die Musikindustrie, das ist auch die Filmindustrie, ja, das ist auch die Presseindustrie, ja, also die für das sterbende gedruckte Wort, ja. Stimmt ja nicht, ja. In E-Book-Form gibt es das ja weiterhin, also von sterbendem gedruckten Wort kann eigentlich nicht die Rede sein, aber ihr wisst schon, was ich meine, die alten Medien, ja, auch wenn die hin sind, bald, werden dann eben die Nachfolger umso schlimmer sein und versuchen, dafür zu sorgen, dass nur sie Nachrichten verbreiten dürfen. Ja, und ich finde, gerade in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ist im Internet der Bürgerjournalismus das wichtigste Element geworden und oftmals wesentlich vertrauenswürdiger als das, was die großen Medien an Mist bringen in den Nachrichten. Auch seltsam ist die Börse. Also nicht, dass das was Neues wäre, ja. Also, es war nur so, dass man von Singer eigentlich gedacht hat, dass sich die Aktie sehr, sehr gut hält. Denn Singer hat im Gegensatz zu Facebook beispielsweise auch reelles Einkommen. Ja? Reelles Einkommen. Und zwar ziemlich viel. Man glaubt nicht, wie viele Leute tatsächlich bereit sind, Sachen zu kaufen in einem virtuellen Spiel, zum Beispiel virtuelles Geld für CityWheel oder FarmWheel. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, da fließen Milliarden. Ja, es ist nicht zu fassen, aber es ist so, die Leute geben dafür Geld aus. Die geben mehr für virtuelle Tomaten aus, als sie im Supermarkt kosten. Richtige Tomaten. Ja, das ist wirklich. Schaut mal, wie viel es kostet, wenn ihr zum Beispiel Tomaten anbaut und wollt die gleich ernten. Ja, und vergleicht das mal mit dem Preis, ja, was die Tomaten kosten im Supermarkt. Da könnte man heulen, aber gut, es ist so. Nur was ich damit sagen will, ist, Singer verdient Geld. Singer verdient viel Geld. Und der Aktienkurs ist gefallen. Und zwar am ersten Tag schon hat Singer 10 Dollar verloren, also pro Aktie natürlich, ne? Ist klar, 10 Dollar, das wäre gut. Und das ist schon eine verwunderliche Sache, und ich weiß nicht, ob vielleicht bei Facebook jetzt ein bisschen Panik ausgebrochen ist, weil Singer baut zwar auf Facebook größtenteils auf, hat aber mittlerweile auch Spiele außerhalb von Facebook, beispielsweise auch auf Google Plus und so weiter. Aber ja, also die haben ein reelles Geschäft. Ja, Facebook hat kein reelles Geschäft. Und die wollen auch den Börsengang demnächst machen. Also wird es einem doch, da könnte man doch nachdenken. Ich glaube, da kriegen jetzt ein paar Leute kalte Füße. Also ich wäre jetzt einigermaßen beunruhigt, wenn ich bei Facebook arbeiten würde. Denn wenn, vielleicht ist deswegen auch der Grund, dass Facebook immer wieder den Börsenstart verschiebt und verschiebt und verschiebt. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese wahnsinnigen Prognosen, die da angepeilt werden, ja, also Singer hat 1 Milliarde Dollar eingenommen bei dem Börsendebüt. Facebook peilt 10 Milliarden an. Und jetzt sage ich mal, also ich glaube, Singer hat, ohne dass ich die Zahlen jetzt weiß, aber Singer hat mehr reelles Einkommen als Facebook. Ich sage bewusst reelles Einkommen. Theoretisches, da ist sicherlich Facebook unschlagbar. Aber das ist ja gerade das Problem. Was ist dieses dieses virtuelle Einkommen, ja, hat das Existenz, hat das Substanz? Ich weiß nicht, ob das existent ist, kannst nicht sagen. Ja. Aber auf jeden Fall, die Börse hat Singa da ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, und ich glaube, Facebook wird da auch noch ein paar Probleme damit haben. Ich hoffe es zumindest, weil das wäre immerhin noch fair. Ja. Man, immerhin, wer reelle Einkommen hat, der muss auch hier sagen wir, besser behandelt werden, finde ich, als diejenigen, die nur so ein Pseudo-Schneeballsystem haben. Habe ich jetzt wieder was Böses gesagt? Oh, sorry, das wollte ich nicht. Ich sage eigentlich nie was Böses. Ich bin eigentlich immer lieb, oder? Ja, ich bin immer lieb. Vor allem zu der Content-Industrie, da bin ich immer ganz besonders lieb. Stimmt doch, oder? Ja, ne? Genau, so ist das. Ja, und das war's dann schon wieder von der Rios Wochenbeschwerde. Oh, Entschuldigung, Wochensicht natürlich, ja. Und ja, wenn ihr Fragen, Anregungen oder einfach nur ja, Kritik habt, dann könnt ihr mich erreichen an rio@thenetcasts.com oder unter Google Plus unter der Rios Wochensicht. Ja, habt eine eigene Page dort, da könnt ihr darauf gehen. Oder, und das ist am allerbesten, auf dem Begleitblog wochensicht.thenetcast.com. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Ja. Aber bei Google Plus findet ihr auch die Links für die Beiträge, und dort findet ihr auch alles für die Themen und so weiter und so weiter. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, heute bei all dieser Abgelenktheit, bei der Wut, die sich da angestaut hat, auch gestaut hat bei mir. Eine schöne Woche. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Ja. Verbreitet euren Content, wenn er euch gehört. Lasst euch nicht verunsichern. Ihr habt mehr Rechte, als ihr glaubt. Und bis nächste Woche sage ich dann Tschüss. Bye bye.